Arabic Messers kommt hier. Hier war's, als rief ihr mich eben. Er tut, als sehe er mich nicht. Ist er wüst, wenn er nicht spricht. Wollt mir verzeihen, kann ein Leben vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie ich, dann vergibt ihr sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und liegt mich auf an so innerlich. Wenn ihr mich schlagt, streichelt sie mich und lächelt dabei heult sie mich. Muss ich verbringen, bittet sie mich. Und wir sind alle unliebendlich. Nur gestern war der Junker versunken, ab dem Kopf ihn nicht abgenommen. Das schmerzte mich. Gleich an das Nacht einer vollen Verstand und sagt mir und mir. Hieb ich in den Buckelfall. Die Kriege und da was groß und klar an. Auch hat's unsere Liebe am Rohre getan. Die Liebe hat mir eben alles erklärt und zum Fest Blumen und Wälder beschert. Ach, Meister, sprech doch nur ein Wort. Gib mich nur die Wurst, wenn es kommt. Die Leute, die Menschen, das sind alles die Menschen, ja, hier kaum Meister. auf, die Wurst versuchen. Schönen Dank, mein Jung, behalt's für dich. Noch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putzt dich ein. Sollst mein staatlicher Herold sein. Meister, ach Meister, ihr müsst wieder frei. Hättest wohl gern einen Meister im Haus. Ich mein, es sieht doch gestattlicher aus. Wer weiß, ob Zeit, ob Land. Ist die Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht mein. Gewiss, es geht schon Reden hin und wieder. In den Eckmesser, denk ich, senke dir noch wieder. Hab es auch schon gedacht. Jetzt geh und spür mir den dunklen Licht. Komm wieder, wenn du schön gerichst. So war er noch nie, denn sonst war er nicht. Hat mir gar nicht mehr in der Knie. ruhige Mühe. Ein Mann, weiß ich nicht dran, ein Schuster in deinem Laden, zieh deines Wahres Faden. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt er noch an zu rasen. Mann, ein Schell, Gott weiß, wie das geschah. Schaden angerichtet. Er fliegt aus Johannes nach. Oh! Zauberei. Was hieß es, gab der Traumheit, wie heut die Wolke treibt. Nein, war der Sohn von ihrem Meister, wollt sich mein Traumbild nicht ergeistern. Doch wär es wohl im Zaubersbruch, wie wir sie gewendet. Wie wenn sie noch nach solchem Bruch, wenn ihr noch Hoffnung kennet. Die Hoffnung, dass wir mit ihm noch, mit ihr sie noch überhaupt. Wär's nicht glaubt, kann eure Flucht so hindern, wenn ich selbst gleich abgelaufe. Doch bitt ich, lass den Groll jetzt durch. Wir haben's mit Das Land, wo wir leise sind, wer leise erkennt und leise stellt, sehr viel abhängt auf das leise Feld. Euer Lied, das hat ihnen bang gemacht, und das mit Recht. Denn wohlbedacht mit solchem Dicht und Liebesfeuer, und wir fallen weg dazu Abenteuer. Doch für liebselige Liebesstand, an andere Wort und weisen Pfand, die kenn ich nun auch seit dieser Nacht. Es hat viel Lärm auf der Gasse gemacht. Ja, so gut, wie kann das nicht mehr gedacht? Doch lasst ihm Ruh und folgt meine Brache. Gut und gut, das zu einem Meister. Thank you.

Was ich auf fremden Tischen fand. und dass man von euch auf nicht übles denkt. Wir halten das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott! Kann ich nicht! Eigentlich von Sachs! Doch halt! Da ist ein neuer Schatten erwachsen. Ihr habt wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb doch nur unverirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Ziel. Und macht ihr blau, wie es euch will. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich gefiel. Das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein Lied von Satz, das will was bedeuten. Und seht nur, wie es vergeht, wie's mit mir hergesteht. Es sieht ich doch mit Schmerzen. Das Lied, das nach sich sang, mit anderen muss mit Scherzen. Es macht der Verlucher den Bann. Wie schaff ich mir nun zur Stände ein neues Lied herzu? Ich arme zerschlafener Geselle, wie sie dich heute zu Ruhe. Werbung und ewig Leben, und das wird Gott beschieden, muss ich und Schlafen aufgeben, hab ich ein neues Lied. Ein Lied von euch, des bin ich gewiss, mit dem Exil ich steht hinderlich. Soll ich das heute haben, vergessen wie Dramen, sein Tristan aufs Rhein, und das geht. Noch gestern wart ihr mein Feind. Wie geht das nach so großer Beschwer, wie es leutlich heut mit mir meint? Ich mach euch so in später Nacht, hat man mich so einen Feind gedacht. Ja, ja, recht gut, doch eine schwert. Oh, und wie ihr das Lied auch hört, dass nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das wär ich, und gelob euch hier, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von mir. Was will ich mehr? Ich bin geborgen. Jetzt braucht sich Beckmesser nicht mehr zu sorgen. Doch frei, ich fühl's euch zu gewinnen. Und rat es euch in aller Güte. Tritt mir recht, das Lied, sein Vortrag ist nicht dein. Doch euch nie alles geriet. Und ihr den Bogen rein. Satz ist ein guter Poet. Doch was Ton und Weise betrifft, gesteht, da tut mir's keiner vor. Drum spielt's mir nur frei das Ohr. Und weg besser, keiner besser, kann auf was euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, nicht das Haus. Mein Teurer, ich hab euch verkannt, durch den Abenteurer war ich verrannt. So einer fehlt uns bloß, mit jeder wurde der Meister. Doch los, auf mein Gesinnen, lauf mir von hinten. Bin ich verwirrt, ganz verwirrt. Die Silben, die Reime, die Worte, die Verse. Nicht zu lieb wie allein, der Unlenk und die Verse. Ich muss fort an einem Ort, wand ich euch hin, bring mir so mit, für euch bestimmt mich auf eure Werke gleich, mache zum Werke euch doch einen Preis, ihr weißt, bin ich den Zweck, an das Reich, Merker, Merker, Merker, als was, das Nürnberg, schuster ich blieb. Thank you. doch keinen nicht fand. Er hält's auf die Länge nicht aus. Verneuert mancher oft viel Verstand. Doch Herr, der Augen mich aus. Die schwache Stunde kommt für jeden. Da wird er dumm und lässt mit sich reden. Dass wir Herrn Bettmesser hart sind hier, ist mir für meinen Plan Halten dich verlassen. Jetzt sei mein Name erhoben, ist nach Meister weiß und art, für eine Meister weiß geschaffen hat, dass die einen guten Namen trat, dran jeder sie erkennen hat. Damit ist der Name gesehen, von dem Karwalter gedichtet und gesungen, der jungen weiße liebende Vater, Ludwig und die Kogler mit Zunge fort. Weil wir die weiße Vorvernommen, sind wir zur Taufe hierher gekommen, dass wir zur Hand und Zeugen haben, nur mich und Familie und meine Qual. Doch dass uns Zeugen kein Lehrbube tut und heut auf den Spruch er gesungen tut, so mach ich den Burschen dein Sohn. Nie wieder habe ich noch nie wieder schön. Steh auf, Gesell, und denk an den Streit und merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt uns noch was und keiner stirbt, wer weiß, ob sich deiner Mutaufe dir, dass die Weise 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 Die höchste Gefahr,

von euch geliebt zu sehen. Und große Ehre hat mir erkannt, was heute zum Spruch später hat. Thank you.

Thank you. es wirklich gut? Frag mir an, sagst du, üben Mut. Yeah. Spiel.